angestellt. Sie dachten, es wäre deins Vater, Simon. Ich war auf dem Feld. Sie haben alles durchsucht. Mit Hunden. Sie müssen gleich hier sein. Sogar am Tag des Passafestes verschonen sie uns nicht. Gelobt sei der Herr, ohne dessen Willen nichts geschieht. Vater, die Römer! Sie kommen durch den Weinberg direkt auf unser Haus zu. Was sollen wir tun? Nichts. Wir verhalten uns wie immer. Was? Vater, wenn sie dich auch nur anfassen... Sei vernünftig, Zabulon. Geht wieder an eure Arbeit. Ja, nun geht schon. Haben Sie Peitschen? Ja, für die Hunde. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich auch wandere im finstern Tal und im Schatten des Todes, so fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Halt! Absitzen! Bist du Simon? Sohn des Sowieso und Enkel des... Ich bin Simon, Sohn des Zadok, und der war der Sohn Hananias, des Weinbauern, Herr. Haben wir ihn jetzt? Glaub schon. Schön. Die Hunde draußen bleiben. Behaltet die umliegenden Häuser im Auge und sechsmal rein zur Durchsuchung. Komm her, Alter. Keine Geschichten, keine Lügen, keine Heucheleien, verstanden? Ja, Herr. Wo ist dein Sohn? Herr, meine Söhne sind im Weinberg und meine Töchter hüten die Schafe. Geht das schon los? Ich hab dich nicht nach deinen Töchtern gefragt. Uns interessiert nur dein ältester Sohn. 25 Jahre, 5 Fuß und 2 Zoll, Augen schwarz, Hautfarbe dunkel, Haare kraus. Er ist nicht hier, Herr. Er ist vor langer Zeit von uns fortgegangen. Ist das deine Tochter? Nein, Herr, sie ist die Tochter von Thaddäus, dem Kameltreiber, und die Braut von meinem Ältesten, den du hier vergeblich suchst. Vergeblich? Das werden wir sehen. Wehe, wenn wir ihn finden. Ich warne dich. Er ist nicht hier, Herr. Und was sagst du? Er ist schon seit 3 Jahren fort. Und ist nie zurückgekommen? Nein. Auch heute Abend nicht? Nein, Herr, auch heute Abend nicht. Ich hoffe für dich, dass du die Wahrheit sprichst. Wir haben 2 erprobte Methoden, ein Haus zu durchsuchen. Mit den Hunden oder, wenn wir es eilig haben, mit einem kleinen Hausbrand. Man nimmt ein brennendes Holzscheit aus dem Herd. Da braucht man nur noch draußen Posten beziehen und sehen, wer alles rauskommt. Herr, das Haus ist nicht groß, es ist schnell durchsucht. Du wirst doch einem Armen nicht auch noch sein bisschen Habe verbrennen. Gut. Aber du bist gewarnt. Wenn wir ihn finden, geht deine Bude in Flammen auf. Und was von deiner Sippschaft übrig ist, das geht auch hinüber. Los, fangt an! 2 Mann hier, 2 Mann da, hier in den Speicher, 2 Mann aufs Dach. Das ist die Weinpresse. Du machst Wein? Jedes Jahr, Herr. Und wenn du einen römischen Centurio zu Gast hast, bietest du ihm keinen an? Oh, ich bitte um Verzeihung, Herr. Rebecca, ein Becher. Ich hoffe, dass er dir schmeckt, Herr. Ich habe ihn selbst gekeltert. Ist gut. Sehr gut. Das sind die besten Reben in ganz Judäa. Dank der Güte des Herrn. Er wollte dich für die Visage entschädigen, die du von ihm mitbekommen hast. Das ist ein Beweis für seine Gerechtigkeit, Herr. Willst du noch Wein, Herr? Aber gern. Wo hast du deine Frau? Ist sie tot? Oh nein, Herr, die Güte Gottes hat meinen Kindern die Mutter erhalten. Wo ist sie? Mit meiner Schwester auf dem Hof der Nachbarin, weil sie drüben einen Ofen haben, wo man ungesäuertes Brot backen kann. Du hast sie bestimmt gesehen. Die Hunde bellen, also doch. Oh nein, Herr, sie gehen auf die Ratten los. Warum ist dein Sohn vor 3 Jahren auf und davon gegangen? Ich habe 8 Kinder, Herr, und unser Hof ist nicht groß. Er hat einem Töpfer zugesehen und er dachte, diese Arbeit wäre richtig für ihn. Und dann? Dann hat er mich gebeten, ihn zu Zacharias, Sohn des Benech, in die Lehre zu geben, in der Nähe von Jerusalem. Und bald hat er angefangen, Geld zu verdienen. Fast jeden Monat brachte er 50 Silberlinge nach Hause und Rebecca hat sie auf die Seite gelegt. Und wie viel hast du beisammen? 430. Das ist das Geld für unsere Hochzeit. Und dann ist er in der Stadt mit Leuten zusammengekommen, die nicht gut für ihn waren. Gesindel? Gelehrte, Herr. So. Schriftgelehrte. Sie haben ihn lesen gelehrt und dann auch noch schreiben. Aha. Ja, er lernte schreiben und dann saß er abends mit ihnen zusammen und da haben sie ihm ihre Ideen in den Kopf gesetzt. Was für Ideen? Sie redeten über die Menschen, über die Religion und über die Zukunft. Zuletzt sprach auch Judas so schnell wie ein Rabbi. Und dann ist er dem Propheten begegnet. Nach Hause ist er seitdem nicht mehr gekommen. Er hat mir durch einen Hirten ausrichten lassen, er wolle dem Propheten folgen und den Menschen die frohe Botschaft bringen. Was für eine Botschaft? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass er bis heute bei diesem Propheten geblieben ist. Auf jeden Fall bis gestern. Man hat sie zuletzt in dieser Gegend hier gesehen und das hat uns auf den Gedanken gebracht, dass er vielleicht zum Passafest nach Hause gehen würde. Dann war er hier und ist nicht zu uns gekommen. Und er wird auch nicht kommen. Denn wir bedeuten ihm nichts mehr. Herr, weißt du sonst noch etwas über ihn? Weißt du, wie es ihm geht? Im Augenblick wahrscheinlich noch ganz gut. Aber das kann sich rasch ändern. Eine Woche Festungshaft in Antonia, da bekommst du glänzende Augen. Und ein bleiches, sehr vornehmes Aussehen. Nicht zu reden von der hohen Stellung, die einem unter Umständen angeboten wird. Hoch oben an einem Kreuz. Herr, ihr dürft ihn nicht kreuzigen. In Wirklichkeit interessieren wir uns mehr für einen blonden, bärtigen Burschen. Mit Namen Jesus, Sohn des Josef, Beruf, angeblich Zimmermann. Dürfte aber nicht viel Schwielen an den Händen haben. An der Zunge schon eher von seinem vielen Gerede. Wenn du erst anfängst, ihm zuzuhören, bist du geliefert. Das scheint der Prophet deines Sohnes zu sein. Ja, das könnte er sein, Herr. Und den müssen wir haben. Er ist der Kopf der Bande. Herr, du sprichst von ihnen, wie wenn sie Räuber wären. Haben sie gestohlen? Nein, aber sie halten revolutionäre Reden, rufen zu Demonstrationen auf und stören die öffentliche Ordnung. Es geht hin bis zum Hausfriedensbruch. Was? Mein Sohn hat Hausfriedensbruch begangen? Weißt du nicht, was sie kürzlich in Jerusalem gemacht haben? Eines Morgens ist die Bande im Hof des Tempels erschienen, hat die Händler verprügelt, ihre Stände umgeschmissen und dann eine wüste Schlägerei angefangen. Und mein Sohn war dabei? Das anzunehmen. Ja, weil sie gleich wieder verschwunden sind, haben wir nochmals sämtliche Augen zugedrückt. Aber am Sonntag sind sie wiedergekommen. Am Sonntag waren sie in Jerusalem? Ja, der ganze Verein. Der Zimmermann vorneweg auf einem Esel, die anderen mit Palmzweigen um ihn herum. Sie schrien und prophezeiten die Zerstörung der Stadt und des Tempels. Des Tempels? Ja, und das Volk natürlich hinterher. Ergebnis? Klage der hohen Priester, Haftbefehle und so weiter. Ja, deshalb bin ich hier. Die hohen Priester wollen Sie verhaften lassen? Natürlich. Sie sagen, es ist Gotteslästerung. Gotteslästerung? Das wäre schrecklich. Warum? Glaubst du allen Ernstes, dass dein Sohn ein Verbrechen begeht, wenn es ihm einfällt, deine Religion herunterzumachen? Ja, Herr. Das ist das größte Verbrechen. Ich würde sterben vor Scham und Kummer. Simon, du bist ein Fanatiker. Und das Schlimmste dabei ist, du bist ein Fanatiker einer idiotischen Religion. Weißt du, unter uns mit dieser Geschichte vom Berg Sinai, wo euer Gott dem Moses erschienen ist, um ihm zu sagen, dass ihr das auserwählte Volk seid. Wenn ihr das auserwählte Volk der Erde wärt, dann würdest du diese Rüstung tragen. Und ich würde vor dir die Arschbacken zusammenklemmen, wie du es im Augenblick tust. Und was den Berg Sinai betrifft, ich bin hinaufgestiegen auf den Berg Sinai. Nicht zu Vergnügen, sondern beim Manöver. Ein elender, abgefressener Hügel, ein paar Grashalme, ein verdorrter Baum und ein magerer Rabe. Das war alles. Nichts? Nichts. Gut. Was habt ihr denn da? Meine Trauben, meine letzten Wintertrauben. Im Speicher gefunden. Er ist doch gescheiter, als wenn sie deinen Sohn gefunden hätten. Vorm Haus sammeln! Wir sind hier also vergeblich hergekommen. Na schön. Aber bevor ich gehe, will ich dir noch etwas sagen. Pontius Pilatus, unser ehrenwerter Hochkommissar, der bringt sich für eure hohen Priester nicht um. Aber es kann sein, dass er ihnen aus rein diplomatischen Gründen das bärtige Prophetchen zum Frühstück serviert. Wird er eben angenagelt und die Sache hat sich. Also, wenn dein Sohn doch noch kommen sollte, dann gib ihm den guten Rat, sich sofort im Palast zu melden. Er soll nach Martius, dem Centurio Martius, fragen. Das bin ich. Und wenn er mir sagt, wo wir diesen Jesus erwischen, lassen wir ihn in Frieden. Wenn er vernünftig ist, wird er wieder zu seinen Krügen zurückkehren und sich der Kleinen annehmen. Und ihr Zwillinge machen. Statt die Leute mit seinem Geschwätz zu langweilen. Das ist der Rat, den ich dir gebe, weil dein Wein gut war. Aufsetzen! Los! Fluch dem Gewaltigen, der mit der Peitsche kommt. Fluch ihm, der uns unterdrückt und verachtet. Ja, Vater, er ist mit der Peitsche gekommen. Aber er hat sie nicht gebraucht. Und dann wissen wir jetzt wenigstens, dass Judas lebt. Ja, das wissen wir. Aber das gibt ihn uns noch nicht zurück. Ach, Ruben, Ozias und Zabulon kommen. Sie sind fort, Vater. Vielleicht ist Judas doch in der Nähe. Zum Passamal ist er hier. Da bin ich sicher. Man hat Jesus und die anderen in Bethel gesehen. Sie müssen sich in der Oase Benitra versteckt halten. Wenn es wahr ist, dass er Gott gelästert hat, will ich ihn nicht mehr sehen. Vater. Ich glaube kein Wort davon. Die Römer, sie kommen zurück. Grüß euch. Ich komme durch die Wüste und wenn du der Herr dieses Hauses bist, bitte ich um deine Gastfreundschaft. Ich bin Simon, Sohn des Zadok. Dieses ärmliche Haus hier ist mein Eigentum. Sei uns willkommen. Danke. Hast du die Römer wegreiten sehen? Ja, ich sah sie auch kommen. Ich versteckte mich mit meinen Karren im Hohlweg hinten und habe gewartet, bis sie wieder weg waren. Ich hatte Angst um euer Haus. Na, sie wollten es niederbrennen, aber Gott wacht über uns. Gelobt sei der Herr. Deine Füße sind voller Wunden. Die Wüste ist steinig, von Jericho bis Libania. Das Maultier ist nicht gut und der Karren ist schwer beladen. Ich bin seit heute früh zu Fuß nebenher gegangen. Vor morgen kannst du nicht weiter, so wie deine Füße aussehen. Und da Gott dich an diesem heiligen Tag zu uns schickt, feierst du das Passafest mit uns. Ich danke dir, Bruder. Ich habe Verwandte in Bethel und ich habe ihnen versprochen, zum Passamal bei ihnen zu sein. Ein Versprechen muss man einlösen. Zabulon, geh und schirre den Maulesel unseres Gastes aus und stell ihn für eine Stunde in den Stall vor eine volle Futterkrippe. Ja, Vater. Du wirst sehen, das bringt ihn wieder auf die Beine. Ich habe dir etwas zu sagen, Simon. Allein? Ja. Geht für einen Augenblick hinaus und schließ die Tür. Auch du, Rebecca. Lass jemand aufs Dach steigen, für den Fall, dass die Römer zurückkommen. Mach du das, Ossias. Ja, Vater. Möchtest du deinen ältesten Sohn sehen? Du kennst ihn? Ja. Gehörst du auch zu der Gesellschaft? Nein, ich bin ihm heute früh begegnet am Rand der Wüste. Sie hatten sich eben getrennt. Ich habe ihn in meinem Karren verborgen, unterm Heu. Er hat mich gebeten, hier anzuhalten. Hier anzuhalten? Der Herr segne dich und die Deinen. Wo ist er? Ich glaube, er hört dich. Vater. Judas, du bist schmal geworden. Wir sind immer unterwegs. Ein Wüstenhase wird nicht fett. Wo ist Mutter? Sie bäckt das Osterbrot. Warte. Ich hol die anderen. Seht, wer gekommen ist. Judas, Liebster. Meine Liebe, kleine Rebecca. Kommt, schnell. Sie sind gleich da. Und es fehlt niemand von der Familie? Nein, niemand. Deine Brüder sind Männer geworden sogar. Sogar der kleine Jakob. Ruben. Judas. Ist dein Auge wieder in Ordnung? Auch schon lange. Und wo sind die Schwestern? Sie hüten die Schafe. Rachel ist schön geworden, wie der Morgen. Nein, Sarah ist schöner. Zabulon. Judas. Die Römer sind an der Kreuzung nach Bethanien. Es besteht keine Gefahr mehr. Grüß dich, Großer. Sag, wo bist du denn reingekommen, ohne dass wir dich gesehen haben? Im Karren unseres Gastes, unter dem Heu versteckt. Jakob, geh lauf und hol die Mutter. Jakob! Sag's ihr nicht gleich. Sag ihr, dass ich ihr was sagen möchte. Sonst läuft sie den ganzen Weg und das hätte ich gut für ihr Herz. Ist sie krank? Nein, aber sie ist müde geworden von der vielen Arbeit. Und vom vielen Weinen. Ruben, hol auch Thaddäus, unseren Nachbarn. Auch für ihn bin ich gekommen. Ja, geh! Geh und hol ihn. Ja, Vater! Und zuerst das Wichtigste. Hast du die Römer gesehen? Ja. Warum sind sie hinter euch her? Mit so vielen Soldaten. Mit diesen riesigen Hunden. Ich weiß es nicht. Wir sind 8 Tage in Jerusalem gewesen. Wir haben gepredigt und kein Mensch hat etwas dagegen gehabt. Und heute auf einmal schicken sie Soldaten nach uns aus. Der Centurio sagte, ihr hättet Unruhe gestiftet. Auf den Straßen und sogar im Vorhof des Tempels. Ist das wahr? Wir haben die Händler aus dem Tempel vertrieben, die das Haus Gottes mit ihren Geschäften entheiligen. Da habt ihr recht getan. Das erste Mal, wie du mich zum Tempel hinaufführtest, Vater, dachte ich, ich käme auf einen Jahrmarkt. Ja, schon. Aber du hast dich in Dinge eingemischt, Judas, die dich nichts angehen. Der Römer sagte, die Priester hätten euch angeklagt wegen Gotteslästerung. Habt ihr die Heilige Schrift verhöhnt? Niemals, Vater. In allen Dörfern und Städten haben wir nur die Herrlichkeit Gottes verkündet. Gelobt sei sein heiliger Name. Mit deinen Worten wird es in unserem Haus wieder Licht. Komm, setz dich, mein Junge, und trink den Wein aus unserem Weinberg, der 3-mal geblüht hat, seitdem du ihn zum letzten Mal betreten hast. Hier, trink, Judas. Sei gegrüßt, Judas, Sohn des Simon. Du hast dich nicht verändert, Thaddäus. Du hast Glück gehabt, Judas, dass die Römer vor dir gekommen sind. Ja, mir ist der kalte Schweiß ausgebrochen. Auch bei mir haben sie das ganze Haus durchstöbert. Sie dachten, es sei deins. Ich habe sie in den Glauben gelassen, um dir Zeit zu geben, für den Fall, dass du jemanden zu verstecken hättest, Simon. Ich bin froh, dass die Sache nicht so ernst ist, wie ich mir gedacht habe. Wenn junge Leute anfangen, über die Religion zu reden, dann endet das nie gut. Aber es ist alles in Ordnung. Sie haben nichts gegen die Heiligen Schriften gesagt. Jesus ist nicht gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen. Um was zu erfüllen? Das Gesetz. Aber weshalb sind sie dann hinter euch her? Weil sie auf der Seite der Reichen stehen. Jesus aber hat gesagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. Es ist sehr tröstlich für mich, wenn es wirklich wahr ist. Ja, es stimmt schon, viele Reiche sind schlecht, aber es gibt auch andere, die eine Menge Gutes tun und Gott große Opfer darbringen. Bartamil, der mit den vielen Herden, hat zu seinem 50. Geburtstag 500 Schafe geopfert. Es bleiben ihm aber immer noch 5000. Sogar mehr. Wer von seinem Überfluss gibt, der hat nichts gegeben. Aber der Arme, der kaum genug Brot für sich hat und dir trotzdem die Hälfte davon gibt, der hat sich mit dieser Hälfte das ewige Leben erkauft. Und dieses Stück Brot, dass du aus Liebe zu einem Menschen in Not zu wenig hast, wird in der Waagschale Gottes schwerer wiegen als 30 mit Gold beladene Kamele. Du kannst aber reden. Noch besser als unser Rabbi. Und was lehrt ihr sonst noch, womit die Priester nicht einverstanden sind? Liebet euch. Genau so steht es auch bei Moses. Jesus ist gekommen, um zu sagen, dass wir alle Menschen wie unsere Brüder lieben sollen. Danach musste man ja auch die Römer lieben. Ja, sogar die Römer. Na, da mache ich nicht mehr mit. Wenn du etwas früher unter deinem Heu hervorgekrochen wärst, hättest du Gelegenheit gehabt, das auszuprobieren. Ich bin kein Gelehrter, aber ich weiß, dass geschrieben steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die linke dar. Na hör mal. Und wenn er zuschlägt? Dann hältst du ihm wieder die andere Wange hin, bis dein Feind sich schämt über das, was er tut. Ist das dein Ernst? Ja. Denn die Botschaft des Jesus von Nazareth heißt, liebet eure Feinde. Außerdem, was ist Verdienstvolles dabei, jene zu lieben, die euch lieben? Ja, die dich lieben, die zählen nicht. Denen, die uns lieben, dürfen wir das Evangelium bringen, damit wir einmal an der Seite des Vaters mit ihnen vereinigt werden. In ewiger Glückseligkeit. Judas, du bist gekommen. Mutter. Ich wusste es. Ich wusste, dass du das Passafest mit uns feiern würdest. Mutter, so lange kann ich nicht bleiben. Judas? Was? Du willst wieder fort? Ich muss noch heute Abend in Jerusalem sein und das Passafest für den Meister vorbereiten. Ich muss auf jeden Fall da sein. Ich verwalte das Geld. Aber in Jerusalem finden sie dich und werfen dich ins Gefängnis. In einer Stadt kann man sich besser verstecken als in der Wüste. Das Gesetz sagt, dass man das Passafest mit den Seinen feiern soll. Heute Abend sind die Meinen in Jerusalem, Vater. Es ist ein böses Wort. Damit hast du mich ins Herz getroffen. Dafür Nein! Simon, Gott hat ihn gerettet. Du darfst ihn nicht verfluchen. Gut. Aber meinen Segen bekommt er nicht, wenn er geht. Dann wird der Abschied für mich schwer, Vater. Aber ich kann nicht bleiben. Große Dinge bereiten sich vor. Der Meister hat gesagt, das ist das letzte Passafest, das wir zusammen feiern. Das letzte? Warum? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das Ende der Zeiten nahe. Deshalb bin ich noch einmal zu euch gekommen, damit ihr nicht unvorbereitet seid für das große Gericht. Jetzt reicht's aber. Wenn du statt einer Ohrfeige zwei haben und die Römer umarmen willst, so beweist das, dass du im Kopf nicht richtig bist. Mit der Zeit wird sich das schon wieder geben. Im Augenblick ist das Wichtigste, dass du aus diesem ganzen Schlamassel herauskommst. Da weiß ich, Simon, Sohn des Zadok, Mittel und Wege dazu. Du? Ja, denn ich habe mit dem Centurio gesprochen. Kannst du uns ein Kamel leihen, Thaddäus? Ich habe heute nur eins im Stall. Die anderen sind bei Mardochäus in Jerusalem. Aber es ist das Jüngste und es fliegt wie eine Schwalbe. Wann willst du es haben? Je eher, desto besser. Ruben, geh und sag den Simeon, er soll Wüstenpfeil satteln. Wo willst du hin, Simon? Ich will nirgendwo hin. Er muss sofort nach Jerusalem. Judas, du gehst zum Palast des Hochkommissars gleich neben der Festung und verlangst... ich habe jetzt den Namen vergessen. Mach nichts. Du verlangst den Centurio, der die Palastgarde befehligt. Er ist ein mächtiger Mann. Und du sagst zu ihm, ich bin der Sohn Simons, des Weinbauern. Und ich komme, um dir zu sagen, dass der Zimmermann da und da ist. Was sie dann tun, das geht dich nichts mehr an. Heute Abend bist du zurück und feierst das Passafest mit uns. Und dann bleibst du für immer hier bei Rebekka. Und die Soldaten lassen dich in Ruhe. Der Centurio hat es mir versprochen. Ich soll Jesus verraten? Sie suchen Jesus, nicht dich. Warum sollst du für ihn bezahlen? Sie erwischen ihn ja doch. Es könnte sein, Vater, dass der Teufel durch deinen Mund spricht. Aber ich verzeihe dir, denn du kennst die Wahrheit nicht. Die Wahrheit ist, dass ich lieber das Leben meines Sohnes rette, als das eines Zimmermanns, den ich nicht kenne. Und nun befehle ich dir als dein Vater, du gehst zu diesem Centurio, Centurio Martius. Und die Sache ist erledigt. Tu, was er dir sagt. Der Befehl des Vaters ist heilig. Verzeiht. Aber der Befehl Gottes geht vor. Simon, Sohn des Zadok, mein verehrter Gastgeber, du hast ihm kleine Differenzen in der Auslegung des Gesetzes zum Vorwurf gemacht. und befiehlst ihm nun mit deiner väterlichen Autorität, ein Verbrechen gegen das Gesetz zu begehen. Du befiehlst ihm, seinen Freund zu verraten und an die römischen Unterdrücker auszuliefern. Aber dieser Mensch ist ein Gotteslästerer. Woher weißt du das? Von einem Römer. Von einem Soldaten, der vom Gesetz des Moses keine Ahnung hat. Denk an seine Freunde, mit denen er 3 Jahre Armut und Entbehrung geteilt hat und die heute Abend an einem leeren, langen Tisch auf ihn warten. Sie warten auf den Freund und auf das Passachmahl. Und stattdessen erscheinen die Häscher mit ihren Ketten. Und hier im Dorf sagt man, der Sohn des Simon hat seine 12 Freunde verraten. Und warum? Um die eigene Haut zu retten. Gottes Geist spricht aus dir, Fremder. Und hast du vorhin nicht gesagt, das sei das letzte Passachfest, das ihr zusammen feiert? Er will sich von euch verabschieden. Und dann werden sie auseinandergehen und dein Sohn wird zurückkommen, wie er gegangen ist, um Schuld. Die Priester vergessen rasch. Die Römer kommen nie wieder her. Danke, Alter. Vater, ich nehme das Kamel des Thaddäus, aber ich gehe nicht zu den Römern. Das Gefängnis ist dir also lieber als wir? Das Gefängnis und vielleicht sogar der Tod. Lieber sterbe ich, als meinen Meister verraten. Aber glaub mir, ich gehe nicht in den Tod. Und auch ihm droht keine Gefahr. Ich kann euch heute noch nicht alles sagen, aber ich weiß, dass ihr im Herzen gut seid. Hier habe ich euch ein paar Worte aufgeschrieben. Worte des Gehorsams und der Liebe, vor denen die Throne stürzen und die Reiche der Sünde bersten werden. Es ist das Gebet Jesu Christi. Heute, am Tag dieses Passafestes, will ich es für euch sprechen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Seid gesegnet. Der Herr sei mit euch und mit eurem Geiste. Ich danke euch, meine Kinder, und dir, Thaddäus, mein Freund, dass du mit den Deinen heute Abend gekommen bist. Wir haben das Passachfest gefeiert, wir haben gegessen und gesungen, und so ist es nun, glaube ich, Zeit, schlafen zu gehen, damit wir ausgeruht sind für die Arbeit morgen. Aber bevor wir auseinandergehen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Für den, an den wir den ganzen Abend gedacht haben. Herr, an diesem Abend hat einer unter uns gefehlt. Aber ich habe seine Hacke und sein Winzermesser an seinen Platz gelegt. Herr, mach, dass er sie wieder in seine Hände nimmt. Mach, dass ich seine Fußspuren in der feuchten Erde wiedersehe unter den Mandelbäumen. Mach, dass ich seine Hacke auf den Steinen wieder klingen höre in unserem Weinberg. Herr, verzeih das Gebet deines alten Dieners. So, ja. Jetzt geht schlafen, es ist Zeit. Bin ich schon wieder, Simon. Ist etwas mit Judas? Nein. Die Achse von meinem Karren ist gebrochen, 3 Meilen von mir. Ich muss dich noch mal um deine Gastfreundschaft bitten. Sei mir willkommen, Freund. Nur kann ich dir kein gutes Lager das anbieten. Macht nicht. Hast du die Absicht, vor Tagesanbruch wieder zu gehen? Vielleicht. Es kommt darauf an, wann ich aufwache. Ich glaube nicht, dass jemand von uns so früh auf ist. Wir sind es nicht gewohnt, spät schlafen zu gehen. Ich werde dich also wahrscheinlich nicht wiedersehen. Ich danke dir für deine Gastfreundschaft, Simon. Ja. Brauchst du Geld? Nein. Danke. Schön, sehr schön. Du musst wissen, ich gebe nicht gern Geld her. Es ist so schwierig zu bekommen. Wenn du früh aufstehst, leg noch etwas Holz nach. Was ist mit deinem Sohn? Ist er zurückgekommen? Nein. Nein. Der Wille des Herrn geschehe. Er beschütze deinen Schlaf und segne deinen Weg. Gute Nacht. Gute Nacht. Kommst du her, Judas? Du bist immer noch da? Der Centurio hat also sein Versprechen gehalten. Ich war nicht bei ihm. Bist du nicht in Jerusalem gewesen? Doch. Hast du deine Freunde nicht wiedergefunden? Doch. Aus deinem Gesicht spricht Verzweiflung. Sind sie gefangen? Nein. Warum bist du nicht bei ihnen geblieben? Es ist etwas geschehen, was ich nicht begreifen kann. Heute früh wollte ich nicht zu viel sagen, aber ich stehe dir näher, als du denkst. Du? Du kennst mich ja kaum. Aber ich kenne Jesus. So glaubst du an ihn? Er ist ein Rabbi von großer Weisheit, ich verstehe dich. Was ist geschehen? Ich kann es nicht sagen. Wenn man die Wahrheit wissen will, ist es besser, ihr ins Gesicht zu sehen. Wenn du mir erzählst, was geschehen ist, wirst du es auch selbst begreifen. Öffne dein Herz. Wo habt ihr das Passachfest gefeiert? Bei einem gläubigen Mann in Jerusalem. Ich musste noch bei einem Freund das ungesäuerte Brot besorgen und kam etwas später. Und da saß schon Johannes an meinem Platz zur Rechten des Meisters. Das ist noch kein Unglück. Es tat mir weh, aber ich sagte nichts. Schweigend haben wir gegessen. Wir waren traurig und voll Angst und dachten an das, was er uns vorgestern gesagt hatte. Du meinst das mit dem letzten Passachfest? Ja, aber vorhin, vor meiner Familie, habe ich die Hälfte verschwiegen. Jesus sagte, in 2 Tagen ist das Passachfest. Da wird des Menschensohn verraten und gekreuzigt werden. Gekreuzigt, sagte er. Ja, aber wir dachten, die Worte hätten einen besonderen Sinn, denn er spricht fast immer in Gleichnissen zu uns. Wie viele Propheten. Aber wir verstanden ihn diesmal nicht und waren beunruhigt. Auf einmal sagte er mitten in unser Schweigen, ich wollte mit euch noch dieses Passachmahl essen, bevor ich leide. Wir sahen ihn an. Dann fügte er hinzu, ich sage euch, ich werde es hinfort nicht mehr essen, bis mein Schicksal erfüllt ist. Das heißt, er kündigte euch seinen Tod an. Und dann sagte er, einer von euch wird mich verraten. Das hat er gesagt. Ja, einer von euch wird mich verraten. Wir waren starr vor Schrecken. Dann haben wir angefangen, ihn zu fragen, Meister, bin ich es? Er antwortete nicht. Plötzlich blickte er mich an. Und da fragte auch ich ihn, Meister, bin ich es? Und da hat er geantwortet, ja, du bist es. Und die anderen haben es gehört. Alle schauten mich an. Und ich fühlte, wie mein Herz sich zusammenkrampft und schwer wurde wie ein Stein. Ich wartete auf eine Erklärung. Ich dachte immer noch, es sei ein Gleichnis. Aber er hat kein Wort mehr gesagt. Ich bin aufgestanden und da sagte er leise, was du tun musst, das tue bald. Ich bin hinausgelaufen in die Nacht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Warum hast du ihm nicht geantwortet? Was hätte ich denn sagen sollen? Zum Beispiel, heute Morgen hat mir mein Vater befohlen, dich zu verraten. Und ich habe gelacht und gesagt, dass ich lieber sterben würde, als dich verraten. Das hättest du doch antworten können. Denn es ist die reine Wahrheit. Daran habe ich nicht gedacht. Er wusste, dass du zu Hause gewesen bist. Und so konnte er daraus den Schluss ziehen? Ja, wenn er nur ein Mensch wäre. Du meinst, dass er ein Prophet ist? Mehr als ein Prophet. Was könnte er mehr sein als ein Prophet? Der Abgesandte Gottes. Der Sohn Gottes. Der Messias. Der Messias. Ja. Du erwartest doch nicht, dass ich das glaube. Dann kannst du mir nicht helfen. Wenn er es wäre, dann müsste er dein Herz kennen. Er kann die Gedanken der Menschen lesen. Aber dann weiß er doch auch, dass du nicht verraten willst. Das weiß er. Dann sind seine Worte sinnlos. Und da bist du, anstatt ihm zu antworten, davongelaufen. Weil er der Messias ist. Wenn er wirklich der Messias ist, würde er dich dann zum Verrat antreiben? Und doch hat er zu dir gesagt, was du tun musst, tue bald. Er hat es leise gesagt, wie wenn es nur mich anginge. Ich glaube, man muss nach dem genauen Sinn dieser Worte fragen. Einer von euch wird mich verraten, das kann heißen. Einer von euch will mich verraten. Es kann aber auch heißen, einer von euch ist dazu bestimmt, mich zu verraten, oder einer von euch muss mich verraten. Kann Verrat eine Bestimmung sein? Ich überlege nur. Unvoreingenommen, was diese Worte bedeuten können und dann, was du tun musst, das tue bald. Nach deinem Glauben ist es Gott selbst, der so zu dir spricht. Wenn ein Mensch das sagte, würde man ihn für verrückt erklären. Aber wenn Gott es sagt... Und wenn es ein Befehl wäre... Wenn Gott spricht, so befiehlt er. Wenn der Jesus einen Befehl gegeben hätte, dann wäre das der Beweis, dass er der Messias ist. Das heißt, er flieht nicht vor den Römern, sondern er fordert sie heraus. Und dich, Judas, hat er ausersehen, sie zu ihm zu führen. Aber warum? Denke an Jesaja. Man wird ihn foltern, aber er wird sein Leiden auf sich nehmen. Er tut seinen Mund nicht auf. Er ist wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und du glaubst, dass Jesaja Jesus damit meint? Ich weiß es nicht. Aber hat er nicht selbst gesagt, ich werde leiden, ich werde hinaufgehen nach Jerusalem, damit ich dort gekreuzigt werde? Ja, das hat er gesagt. Aber warum? Um das Herz Abrahams zu erforschen, befahl ihm Gott, seinen Sohn zu opfern. Aber in dem Augenblick, wo er sein Messer hob, vertauschte Gott das Kind mit einem Widder. Jener, der den Sohn Abrahams verschont hat, wird der es zulassen, dass sein eigener Sohn den Tod erleidet? Wenn Jesus der Messias ist, so muss er nach der Schrift seinen Feinden ausgeliefert werden. Und dazu hat er dich auserwählt. Warum mich? Weil du der Klügste von seinen Jüngern bist. Petrus ist klüger als ich. Dann, weil du der bist, der ihm am meisten ergeben ist. Alle hängen an ihm. Aber du verwaltest das Geld. In praktischen Dingen bist du der Erfahrenste von allen. Wenn er mir einen Befehl geben wollte, warum hat er es nicht offen getan? Offen vor den anderen. Wenn sie dich schon um deinen Platz am Tisch beneiden, denk an ihre Eifersucht. Wenn sie erfahren hätten, was Jesus dir anvertrauen wollte. Du glaubst also, dass ich es tun muss? Dabei hast du doch heute früh noch gesagt, dass jeder Verrat niederträchtig ist. Das ist immer noch meine Meinung. Einen Freund verraten, das ist niederträchtig. Aber den Sohn Gottes den Menschen ausliefern, wie er es wünscht und befiehlt, das heißt, dem Meister, der dich auserwählt hat, gehorchen und dienen. Wenn er der ist, für den du ihn hältst, ist es deine Pflicht, ihn auszuliefern. Ich bitte Gott um seinen Rat. Unser Vater, der du bist im Himmel, hab Erbarmen. Erleuchte die Finsternis, die mich bedrückt, und schütze mich vor den Nachstellungen des Satans. Herr, schicke mir ein Zeichen deines Willens, und ich werde ihn demütig erfüllen, in Ehrfurcht vor deiner Allmacht und in Liebe zu deinem Sohn. Die Römer und die Hohenpriester. Der Alte gehört nicht dazu. Sie sind alle Jünger. Aber der da könnte... Wenn du Judas Iskariot suchst, ich bin es. Wo sind die anderen? In Jerusalem. Sie feierten das Passachfest wie alle guten Juden. Bei wem? Das fängt gut an. Könnte das nicht das Zeichen sein, das der Herr dir schickt? Was soll das heißen? Wer bist du überhaupt? Ich bin durch die Wüste gekommen, Herr, und genieße die Gastfreundschaft dieses Hauses. Durchsuch das Haus, holt die ganze Sippschaft. Los, vorwärts, nicht so lahm. Hier an die Wand und Maul halten. Das hier ist sein Vater. Er spielt den Unschuldigen. Das Pack lügt bei jedem Atemzug. Wie wär's, Alter, wenn wir dir jetzt deine Hütte anzünden? Herr Centurio, ich schwöre, dass ich ihn nicht versteckt hatte. Was? Er war nicht da, wie du heute Morgen hier warst. Ich bin erst gekommen, nachdem ihr weg wart. Das ist jetzt gleichgültig. Die Hauptsache, wir haben dich. Ich würde niemals lügen vor einem Rabbi, der an Gottes Stelle vor mir steht. Ich bin ein guter Jude. Das interessiert uns im Augenblick nicht. Wo ist dieser Jesus? Er ist nicht hier. Nein, und auch keiner von den übrigen ist dabei. Wo sind sie? In Jerusalem. Judas wollte nicht zum Passafest hier bleiben. Er hat es mit ihnen gefeiert in Jerusalem. In welchem Haus? Ich weiß es nicht. Aber mein Sohn wird es dir sagen, Herr. Weißt du, wer ich bin? Der hohe Priester Kaiphas. Der hohe Priester. Welche Ehre für mein geringes Haus. Also, wenn du uns sagst, wo wir diesen Jesus finden, verspreche ich dir Leben und Freiheit. Und ein schönes Sümmchen Geld dazu. Moment mal. Es handelt sich nicht nur darum, uns zu sagen, wo er ist. Er muss uns hinführen. Ich lasse diesen Vogel erst fliegen, wenn ich den anderen im Käfig habe. Verstanden? Was du tust, das tue bald. Richtig. Heraus mit der Sprache, denn die Geschichte geht mir allmählich auf die Nerven. Also, entweder du redest endlich oder es gibt die Peitsche für dich. Mach deiner Familie keine Schande. Ist es eine Schande, Ehrfurcht vor dem Gesetz zu predigen? Was Ehrfurcht vor dem Gesetz ist, wissen deine Priester besser als du. Wir wollen uns diesen Zimmermann einmal gern anhören. Er soll uns seine Lehre vortragen und selbst wenn seine Ansichten in gewissen Fragen vom Gesetz abweichen, sind wir mit einer Entschuldigung zufrieden. Und Geld wollen sie dir auch dafür geben, Judas. Was du tust, das tue bald. Also, so kommen wir hier nicht weiter. In der Festung sind wir besser eingerichtet. Los, bindet ihn. Herr Centurio, im Namen seiner Mutter. Ach, er hat auch eine Mutter. Wo ist sie? Da, Herr. Judas, wir brauchen keinen Zimmermann, um einander zu lieben und nach dem Gesetz zu leben. Wir sind wie Sandkörner in der Wüste, Mutter. Und der Wind geht heftig heute Nacht. Ich kann noch eines versuchen. Kaiphas, dir und allen, die hier sind, werde ich die Wahrheit sagen. Na also. Wir hören. Kaiphas, derjenige, den du mit deinem Hass verfolgst, ist der Messias. Herr, vergib ihm. Und weiter. Der Messias, den die heiligen Schriften uns angekündigt haben. Der Abgesandte des Allmächtigen lebt unter uns auf der Erde. Er hat den Namen Jesus angenommen. Schon wieder ein falscher Prophet. Mein Vater Hanna hat 4 erlebt. Sie wurden ausgepeitscht und zu Tode gesteinigt. Für mich ist einer erst der zweite. Ich habe 3 Jahre mit ihm gelebt. Ich habe gesehen, wie er Wunder getan hat. Wunder tun alle. Ja, ich habe auch schon viele Wunder gesehen. Aber habt ihr jemals einen gesehen, der Tote auferwecken konnte? Jesus hat vor meinen Augen der Tochter des Jairus das Leben wiedergegeben. Er hat den Lazarus auferweckt, der schon 3 Tage lang im Grab gelegen hatte. Hast du das selbst gesehen? Ja, ich habe ihn sogar berührt. Und am Abend saß er wieder mit uns am Tisch zwischen seinen Schwestern Martha und Maria. Der Messias wird das Himmelsfeuer in seinen Händen halten, den Blitz und den Donner. Er braucht nur die Augenbrauen zu heben und die Heere der Mächtigen fallen dahin. Dein Messias aber versteckt sich, weil er Angst hat vor seinen Verfolgern. Simon, für deinen Sohn ist er der Messias. Du bist doch sicher, nicht? Ich bin sicher. Gut. Was hat er dann von uns zu fürchten? Zeig uns, wo er uns erwartet, um uns mit seinen Blitzen zu zerschmettern oder um uns zu bekehren. Ich möchte ihn sehen und ihm ein paar Fragen stellen. Er wird dir die Fragen stellen. Ich bin bereit, ihm zu antworten. Warum kommst du dann mit den Römern und mit Waffen? Du hast Angst, dass er nur ein Mensch sein könnte wie wir. Wenn er ein Mensch ist, hat er dich belogen. Und wenn er ein Gott ist, wird er sich schon zu helfen wissen. Was du tust, das tue bald. So, jetzt habe ich das Gemauschel satt. Also, mein Junge, entweder die Geißel und vielleicht das Kreuz oder die Freiheit und Geld. Gib ihm einen kleinen Vorschuss, vielleicht wartet er bloß drauf. Hier, 1000 Denare in Gold. Gold? Herr, ich werde sie sicher für ihn aufbewahren. Rühr es nicht an, Vater. Es müssen Silberlinge sein. Warum? Damit die Schrift erfüllt wird. Denn der Prophet hat gesagt, sie haben 30 Silberlinge gegeben als Preis für jenen, der von den Kindern Israels zum Kauf angeboten wurde. Und sie haben sie dem Töpfer gegeben, wie der Herr es befohlen hat. Ja, so steht es bei Jeremias. Aber wo ist der Töpfer? Ich war Töpfer, bevor ich ein Jünger Jesu wurde. Ein Tropfen Geist ist Gift für einen Dummkopf. Aber gut, erfüllen wir die Schrift. Gebt ihm 30 Silberlinge. Ja, das ist das Zeichen. Wenn ihr sie habt, gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Aber nein, Herr, das ist doch kein reeller Preis. Dafür kriegt man ja nicht einmal einen Esel. 30 Silberlinge für einen Menschen, der sich für den Messias ausgibt. Hier sind 5. 9. Und 8 macht 22. Und 6 sind 28. Es müssen 30 sein. Im Tempel bekommst du den Rest. Nein, es muss hier und jetzt sein. 30 Silberlinge. Da hast du noch einen. Aber ich will ihn wieder haben. Du bekommst ein Goldstück dafür, Centurio. Das wären 29. Es müssen 30 sein. Man schenkt dir das Leben und du feilst um einen Silberling. Der letzte ist der wichtigste. Denn er ist das Zeichen Gottes. Ihr habt ihn nicht? Hier. Ich lege ihn dazu. Du, Alter? 30 Silberlinge. Gut. Kaiphas, du willst Hand an den Messias legen? Kennst du das Maß deiner Verantwortung? Der Herr ist meine Kraft und meine Stärke. Ich habe ihm treu gedient und auch jetzt glaube ich, ihm zu dienen. Können wir nicht endlich gehen? Bring die Fesseln. Lass das. Leb wohl, Vater. Leb wohl, Mutter. Lebt alle wohl. Heute Nacht beginnt das große Gericht. Geht in den Weinberg und betet und hebt eure Augen auf zum Himmel. Ich verkündige euch, ihr werdet das Antlitz Gottes sehen. Ich gehe mit dir, Judas. Nein, Zabulon, bleib. Noch etwas. Hatte dein Meister vor, über Nacht in Jerusalem zu bleiben? Nein. Ich habe für ihn und seine Jünger am Ölberg einen Lagerplatz ausgesucht. Was? Im Freien? Du brauchst keine Angst zu haben, er flieht nicht. Wenn wir auf der Höhe sind, geht ihr hinter mir. Dann knie ich bei meinem schlafenden Meister nieder, berühre ihn an der Schulter und wecke ihn auf, damit mich der Herr erkennt und er weiß, dass seine Stunde gekommen ist. Wenn er sich dann erhoben hat, werde ich ihn küssen zum Zeichen der Liebe und des Gehorsams. In diesem Augenblick kommt ihr. Du tust deine Pflicht. Du wirst es nicht bereuen. Kaiphas, ich tue, was ich tun muss. Wenn jemand im Weinberg das Antlitz Gottes sieht, schönen Gruß auch. Heute wird der König der Juden gekreuzigt. Da wollen alle dabei sein. Vater Simon, sie bringen Judas. Sie wollen auch Judas kreuzigen. Sei ruhig, Rebecca. Ich will mit dem Centurio sprechen. Der Hochkommissar hat befohlen 1000 Schritte. Das dürfte so ungefähr stimmen. Aha, der Festzug nähert sich. Du hattest doch versprochen, ihn freizulassen. Immer mit der Ruhe, Alter. Wenn der Judenkönig erledigt ist, kannst du deinen Sohn mitnehmen. Warum nicht gleich? Wir halten ihn noch etwas in Schutzhaft, damit er keinen Unfug macht. Ich danke dir, Herr. Aber ist es nicht grausam, ihn zu zwingen, der Hinrichtung seines Freundes zuzuschauen? Er wollte es so, gewissermaßen als Belohnung. Kapiert? Kein Geschrei, keine Geschichten, sonst Retour in die Festung. Dürfen wir in seiner Nähe bleiben? Gut, aber dass ihr ihn mir nicht rebellisch macht. Im Gegenteil, Herr. Seine Mutter wartet auf ihn vor dem Haus. Ja, ja, auf dem Brunnenrand unter dem Feigenbaum. Schon gut. Auch du bist hier, Alter? Ja. Ich bin gekommen, weil es mir keine Ruhe lässt. Glaubst du immer noch, dass er der Messias ist, Judas? Jetzt wird er sich offenbaren. Sie haben ihn heute früh gegeißelt, bis aufs Blut. Sie haben den Herrn gegeißelt? Sie haben ihm ins Gesicht gespien. Sie haben ihn geschlagen und dabei gelacht. Ich habe es gesehen, wie ihm der hier ins Gesicht geschlagen hat. Der Himmel hat sich nicht aufgetan. Du hast Jesus nur zum Spaß. Warum wolltest du dabei sein, Judas? Die Schrift erfüllt sich. Das Himmelszelt wird sich auftun. Die Guten werden von den Bösen geschieden. Wir stehen am Rande der Ewigkeit. Er schafft es nicht mehr. Die Soldaten geben ihm Fußtritte. Er klammert sich am Arm des Centurio fest. Sie laden das Kreuz einem anderen auf. Ein anderer trägt das Kreuz? Und wie er es trägt. Er wird gerettet werden. Tut Buße und betet. Meine Brüder, in einem Augenblick werdet ihr zu euren Häuptern den Glanz und den Zorn Gottes aufflammen sehen. Denn Jesus Christus ist der Messias. Maul halten, jetzt reicht's. Verstanden? Judas, du bist bleich wie der Tod. Vater, hab keine Angst. Und du auch nicht, Rebekka. Es ist soweit. Der Rabbi wird entkleidet. Herr, hab Erbarmen mit den Menschen. Herr, hab Erbarmen mit ihm. Du bittest Gott, mit sich selbst Erbarmen zu haben? Man legt ihn auf das Kreuz. Er lässt es geschehen. Sie halten ihn zu viert? Jetzt kommt die Stunde des Gerichts. Blödsinn. Das Gericht ist vorbei. Jetzt nageln sie ihm die linke Hand an. Ich verstehe nichts mehr. Es ist unvorstellbar und entsetzlich. Herr, dürfen wir jetzt gehen? Es ist ja zu Ende. Es ist erst zu Ende, wenn er tot ist. Jetzt nageln sie ihm die rechte Hand an. Schau nicht hin, Judas. Hör nicht zu, halte die Ohren zu. Jetzt kommen die Füße dran. Mit einem Nagel. Das kann schiefgehen. Sie stellen das Kreuz auf. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Zu Hilfe, Mörder. Herr Gott, dein Sohn, der Messias. Sie haben den Messias gekreuzigt. Das ist seine Stimme. Die Stimme Gottes. Rebekka, sieh. Die Sonne hat sich verfinstert. Komm, Rebekka. Wir gehen hin zu ihm und werfen uns vor seinem Kreuz nieder. Nichts da, hier geblieben. Nur ruhig, Judas. Alles ist zu Ende. Zu Ende? Bekennt eure Sünden und glaubt an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wie kann ein Toter der Sohn Gottes sein? Herr, dürfen wir jetzt mit ihm nach Hause gehen? Bei seinem Zustand warte ich lieber auf weitere Befehle. Vater, wenn er nur ein Mensch war, dann gibt es für mich keinen Himmel mehr. Und auf Erden bin ich ein Verbrecher. Du hättest die Priester ja belügen können. Und dein Freund wäre heute noch am Leben. Aber die Hauptsache ist, du lebst. Du wirst freigelassen. Warum hat er mir nicht die Wahrheit gesagt? Er war ein bisschen wirr. Den Beweis dafür hat er dir heute geliefert. Aber die Wunder, die vielen Wunder. Heute war von Wunder nicht zu sehen. Meister, warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Platz da! Platz für den Hochkommissar Pontius Pilatus! Was ist hier los? Decurio Caius, abkommandiert zur Bewachung des Denunzianten Judas. keine besonderen Vorkommnisse. Ach so. Nun, Judas, wo war die Falle, die dein Gott den Juden stellen wollte? Die Falle haben die Priester ihm gestellt und dein armer Freund hat sich darin verfangen. Ich habe getan, was ich konnte, um ihn zu retten, aber er hat mir nicht dabei geholfen. Im Gegenteil. Lass ihn frei. Danke, Herr. Danke im Namen seiner Mutter. Frei? Was soll ich denn noch? Leben? Wenn du kannst, wenn nicht, sterben. Herr! Diese Hinrichtung ist ungesetzlich. Der Betrüger ist tot. Der Centurio ist schuld daran. Ich verlange, dass er zur Verantwortung gezogen wird. Genug, Kaiphas. Ich habe diesen Jesus verurteilt, weil du es verlangt hast. Und er ist tot. Was willst du noch? Dein Centurio. Ah, da kommt er. Hat ihn mit einem Lanzenstich getötet. Das ist ein Verstoß gegen das römische Gesetz. Ja, der war es. Ich habe es gesehen. Martius, was ist geschehen? Wo hast du deine Waffen? Ich weiß nicht. Judas, du hast recht gehabt. Martius, du hast den Verurteilten getötet. Warum? Ich will eine Antwort haben. Ich weiß es nicht. Zuerst hat er mich vom Kreuz herunter angesehen und hat gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann hat er gesagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann bat er mich, ihm etwas zu trinken zu geben. Ich gab ihm Essig mit einem Schwamm auf einem Schilfrohr. Er sah mich an und lächelte. Und da stieß ich ihm die Lanze in die Seite. Er hat gestanden! Nehmt ihn fest! Was soll dieser Unsinn, Martius? Ich konnte nicht anders. Als ich die Lanze zurückzog, fühlte ich etwas auf meiner Hand brennen. Es waren 3 Tropfen von seinem Blut. Und da wusste ich, dass er der Sohn Gottes war. Er ist gestorben. Er war nur ein Mensch. Ich habe meinen Freund verraten. Gewiss, Judas, er war ein Mensch, aber er war auch Gottes Sohn. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich will Zeugnis für ihn ablegen. Ich weiß jetzt, dass er beides war. Siehst du jetzt, Pilatus, wie gefährlich dieser Jesus war? Sogar ein Römer hat durch ihn den Verstand verloren. Wenn man das Licht gesehen hat, braucht man den Verstand nicht mehr. Der Mann ist nicht bei Sinnen. Ich verlange, dass er abgeurteilt wird. Kaiphas, in diesem Land hat Rom die oberste Gerichtsbarkeit. Und Rom, das bin ich. Wenn du eine Audienz beim Hochkommissar von Judäa haben willst, reiche ein Gesuch ein. 3 Tage im Voraus, wie üblich. Wenn die Audienz ausreichend begründet ist, geruhe ich vielleicht, sie dir zu gewähren. Du kannst jetzt gehen. Kaiphas, als ich diese 30 Silberlinge nahm, glaubte ich, Gott zu gehorchen. Ich weiß jetzt, dass ich das Blut eines Gerechten auf mich geladen habe. Da hast du dein Geld zurück. Du hast also nicht verstanden. Die Größe meines Verbrechens habe ich verstanden. Und meine Dummheit und meinen Stolz. Ich wollte der Auserwählte Gottes sein und bin nur ein Mörder. Das Verbrechen begehst du erst, wenn du an ihm zweifelst. Wenn er der Messias war, warum musste er dann leiden? Er musste unser Herz aufreißen, um das Gute in uns bloßzulegen. So hast du die Gnade in dem Augenblick empfangen, in dem ich sie verloren habe. Mein Gott ist gestorben. Unser Gott ist geboren. Judas, mein Bruder Judas. Centurio, das ist eines römischen Soldaten unwürdig. Und du, Decurio, sorge dafür, dass dieser Judas nicht zur Richtstätte hinaufgeht. Lass ihn nach Hause bringen. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, um die Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Und wer an ihn glaubt, dem wird vergeben werden. Man tut besser daran, sich an die Erde zu halten, als zum Himmel zu schauen. Sag, Alter, ist der Himmel leer? Siehst du nichts? Doch. Ich sehe Wolken. Ist das für uns? Nee, das kommt aus dem Tempel. Was blasen die denn dauernd? Wegen ihrem Fest. Bestimmt singen sie auch noch die ganze Nacht. Hey, da kommen sie schon, die Schlawiner. Macht, dass ihr weiterkommt. Ist es verboten, an seinem Grab zu beten? Jawohl, mein Junge, ist verboten. 10 Schritte Abstand und kein weniger. Hast du keine Ehrfurcht vor den Toten? Die Toten sind mir heilig. Wenn ihr ihm Honig spenden wollt oder Kuchen, her damit. Ich lege sie auf sein Grab, da bin ich unvoreingenommen. Aber hingehen, ein Ding drehen, kommt nicht in Frage. Bruder, wir wollen beten. 10 Schritte Abstand. Das Grab wird Tag und Nacht bewacht. Warum? Wegen der versprochenen Wunder. Ihr hättet ja nicht rumerzählen brauchen, dass euer Meister auferstehen wird. Er hat es gesagt. Am dritten Tage wird er auferstehen, also morgen früh. Aha. Da wollt ihr heute Nacht noch ein bisschen nachhelfen. Ich verstehe. Um dann den Schwachköpfen weiszumachen, er sei auferstanden. Wir haben ihn gesehen, er hat mit uns gesprochen. Und du? Du bist doch Petrus, der gestern Abend im Tempelhof, wie du dich am Feuer gewärmt hast, sagte, ich kenne diesen Jesus nicht. Findest du nicht, dass es jetzt ein bisschen spät ist, seine Bekanntschaft zu machen? Ah, da kommt auch Centurio Martius, der arme Irre. Der macht jetzt bei euch mit, was? Er hat die Gnade empfangen, Herr. Schade um ihn. Er war ein guter Soldat. Muss ich präsentieren? Quatsch. Er hat keine Uniform mehr an. Er ist degradiert. Grüß dich, Caius. Grüß dich, Martius. Es kommt mir ein bisschen komisch vor, nicht zu präsentieren, wenn du kommst. Aber du verstehst in meiner Position. Ich verstehe. Weißt du, du warst immer anständig. Und da tut es einem schon leid, wenn man dich so sieht. Du siehst das nicht richtig, Caius. Aber du meinst es gut und dafür danke ich dir. Was will denn der hier? Hey, du da! 10 Schritte Abstand, wie Lass die anderen auch! Lass ihn beten. Er braucht es. Judas, du wagst es noch, hierher zu kommen? Dein Herr und Meister liegt nicht unter diesem Stein. Hier liegt nicht der Teufel. Hier liegt der Sohn Gottes, den du den Henkern ausgeliefert hast. Was willst du hier? Uns auch verkaufen? Wer würde euch schon wollen? Wer würde auch nur einen Silberling bieten für euren Mut und eure Treue? Martius, hat auch nur einer von ihnen sein Leben gewagt, wie du mit deinen Soldaten erschienen bist? Ich habe dich gesehen, Johannes. Du bist gelaufen wie ein Wüstenhase. Und du, Andreas, hast dich in der Dunkelheit in deinem Baum versteckt. Du, Thomas, bist als erster verschwunden. Und du, Nathanael, hast du vielleicht versucht, den Sohn Gottes zu retten? Aber einer wollte kämpfen, Petrus. Ja, aber noch in derselben Nacht hat er den Herrn 3-mal verleugnet. Ja, 3-mal hat er gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Das ist nicht wahr. Es ist wahr. Zu mir hat er es gesagt. Und vor Pontius Pilatus ist keiner von den Jüngern getreten, um für Jesus zu zeugen. Und wo wart ihr während der Kreuzigung? Versteckt in den Kellern von Jerusalem, zitternd vor Angst oder in den Höhlen des Kidron-Tales. In eurem Herzen habt ihr ihn alle verraten. Er lässt sich nicht kleinkriegen, ein komischer Denunziant. Wir sind vielleicht feige gewesen, aber wir haben ihn nicht verkauft. Ja, ich habe ihn ausgeliefert. Für 30 Silberlinge. Glaubt ihr wirklich, dass ich Jesus 3 Jahre lang gedient habe, um ihn für 3 Wochenlöhne zu verkaufen? Ich habe mich auch gewundert. 30 Silberlinge ist wenig. Wenn es nicht doch Goldmünzen waren. Nein, ich war dabei. Er hat 1000 Denare in Gold zurückgewiesen. Warum? Er wollte 30 Silberlinge haben, kein mehr und keinen weniger. Das ist wahrhaftig kein hoher Preis für einen Freund. Eben ein richtiger Freundschaftspreis. Wenn ich 30 Silberlinge gebraucht hätte, hätte ich sie aus unserer Kasse nehmen können. Keiner von euch hat sie jemals kontrolliert. Wir hatten andere Dinge zu tun. Gewiss. Ihr wart mit dem Meister, habt ihm zugehört und seine Wunder bestaunt. In dieser Zeit habe ich für euch gebettelt. Ich habe an die Türen geklopft, an die meisten vergeblich. Ich habe die Schmähungen der Reichen ertragen. Ich musste mich von ihren Dienern mit Steinen bewerfen lassen. Ist das wahr? Für Geld hat er alles getan. Du hast recht, Johannes. Für Geld habe ich alles getan. Aber dieses Geld war für euch. Und es war das Brot des Meisters. Wir waren 13 am Tisch. Petrus, Tag für Tag. Und dazu die Armen. Wer sorgte dafür, dass immer etwas zu essen da war? Ich allein. Ich will euch meine Abrechnung vorlegen, bevor ich euch verlasse. Das dürfte doch wohl weder der Ort noch der richtige Augenblick dafür sein. Doch, Petrus. Das ist der Augenblick und das ist auch der Ort. Ich hatte gestern für das Passafest 781 Silberlinge beisammen. Wie viel? 781. Davon hatte ich 317 für das Passafest vorgesehen. 200 hat der Meister an die Armen verteilt. Bleiben also 264, die ich vor ihm verstecken musste, sonst hätte er sie auch noch weggeschenkt. Da habt ihr sie. Ich brauche sie nicht mehr. Der ist doch wirklich nicht ganz dicht. Und was ist mit den 30 Silberlingen, die dir die Priester gegeben haben? Wenn du Jesus nicht für Geld verraten hast, warum hast du es dann getan? Jesus sagte zu dir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Du hast es getan. Du musstest der Prophezeiung folgen. Zu mir hat der Meister vor euch allen gesagt, du wirst mich verraten. Ja, das haben wir gehört. Erinnert ihr euch auch, was er noch sagte? Was du tun musst, das tue bald. Davon habe ich nichts gehört. Ich auch nicht. Aber du, Petrus, du hast neben mir gesessen. Ja, ich habe es gehört. Und was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte, du hättest irgendetwas vergessen. Und er schicke dich es zu holen. Du hattest also den Eindruck, es sei ein Befehl? Ja, ich nahm es an. Ich hatte nichts vergessen. Ich war sicher, er hieß mich das tun, was ich getan habe. Wenn es ein Befehl war, dann bist du unschuldig. Oh nein, so einfach ist es nicht. Selbst wenn er glaubte, es sei ein Befehl, ja, selbst wenn es ein Befehl war, hatte er das Recht, nicht zu gehorchen. Auch der Geringste hat immer die Freiheit, ja oder nein zu sagen. Sein Wille entscheidet darüber, ob er verdammt oder gerettet wird. Glaubst du, dass ich das Recht hatte zu wählen? Dann hätte Gott in dieser furchtbaren Nacht geschlafen und die Zukunft der Welt hätte in meinen Händen gelegen. Glaubst du, ich habe die Stunde des Opfers bestimmt und den Tag der Versöhnung? Dann wäre ich ein zweiter Messias. Ja, vom Teufel gegen den wahren Messias auf die Erde gesandt. Dann wäre der Böse der Urheber der Erlösung. Judas, wer gibt dir diese Gedanken ein? Wer hilft dir, unseren Geist zu verwirren? Mein Schmerz und meine Verzweiflung, Johannes. Sie haben mich wissend gemacht. Ich glaube nicht an deinen Schmerz. Wenn du fähig wärst zu leiden, hättest du das nicht über dich gebracht, was du getan hast. Du hast Jesus ausgeliefert. Ich war im tiefsten Herzen überzeugt, dass Gott das Opfer Abrahams wiederholen würde. Das habe ich in jener schrecklichen Nacht auch geglaubt. Ich dachte, wie ihr, dass der Himmel sich im Augenblick der Freveltat auftun und der Vater in seiner ganzen Herrlichkeit herabsteigen würde, um seinen Sohn auf den Weltenthron zu erheben. Aber er hatte den Opfertod gewählt und die Erlösung der Seelen um den Preis seines Blutes. Der Centurio hat es als erster begriffen. Ach, dass ich doch verstanden hätte, was es hieß. Ich hätte den Auftrag des Meisters zurückgewiesen und hätte die Propheten verleugnet. Aber ich hatte es nicht begriffen. Und so wurde ich ein blindes Werkzeug der Grausamkeit Gottes. Das ist Gotteslästerung. Johannes! Er hat wie ein Mensch unter uns gelebt. Und ich habe ihn wie einen Menschen geliebt. Ich liebte seine Augen, seine Stimme, seine schmalen Hände. Ich liebte sein Lächeln und seinen sanften Zorn, seine Schritte auf den Steinen und seine Art, uns über die Schultern ein Wort zuzuwerfen. In der Wüste von Galiläa, wenn die Kälte die Sterne spitz und winzig machte, wartete ich, bis er eingeschlafen war. Dann erhob ich mich von meinem Lager und breitete sacht meinen Mantel über ihn. Das bedeutete für mich Ruhe, ihn schlafen zu sehen. Er war bleich und hatte den Atem eines Kindes. Manchmal lächelte er im Schlaf und ich dachte, er ist der Messias. Jesus wird auferstehen. Nein, Martius. Nein. Der Messias wird wiederkehren. Aber nicht Jesus, der Zimmermann. Du fürchtest dich vor seiner Wiederkunft, denn du weißt, was er dir sagen wird. Er hat dich vor uns verworfen. Wann? An dem Abend, an dem du gegangen bist. Was hat er gesagt? Es wäre besser, er wäre nie geboren. Das hat er gesagt? Ja, und er hatte Tränen in den Augen. Es wäre besser, ich wäre nie geboren. Ja, das ist meine Klage seit Golgatha. So spricht man von einem unschuldigen Opfer. Und du, Nathanael, wagst zu sagen, dass er mich verworfen habe? Er wusste, dass ich gezeichnet war. Ich danke dir, mein Herr und Heiland. Er hat dir in seiner Kirche keinen Platz zugewiesen. Er hat sie gegründet, nachdem du gegangen warst. Und er hat gesagt, dass ein anderer an deine Stelle treten solle. Weil er sah, dass mein irdisches Leben zu Ende ist. Das ist der Beweis, dass er im Himmel auf mich wartet. Herr, mein Gott, hier stehe ich vor dir, zerschmettert von meinem Geschick. Was soll ich tun? Ich kann kein Apostel mehr sein. Sie stoßen mich zurück und ich verstehe sie. Wer würde das Wasser der Taufe aus der Hand des Judas nehmen? Ich kann nicht mehr tapfer sein. Wer möchte sein Öl in einem Topf aufbewahren, den die Hand des Judas geformt hat? Ich kann nicht mehr im Weinberg meines Vaters arbeiten. Wer wollte den Wein des Judas trinken? Ich kann keine Familie mehr gründen. Wer möchte der Sohn des Judas sein? Mein Andenken wird verflucht sein durch die Jahrhunderte. Nie mehr wird man ein Kind auf meinen Namen taufen. Herr, warum hast du mich auserwählt, auf dass dein Wille geschehe? Ich bin das zerbrochene Werkzeug, das zu nichts mehr Nütze ist. Erlaube mir, die Maske des Verräters abzulegen und diese Hände, die das Blutgeld berührt haben, mit dem Leib des Verbrechers sterben zu lassen. Du willst es wagen, Hand an dich zu legen und vor das Antlitz des Herrn zu treten? Ich habe keine Furcht vor ihm. Herr, du bist auf die Erde gekommen, um die Sünden der Menschen zu sühnen. Du bist gekommen, um die Juden und die Heiden zu erlösen. Die Diebe, die Totschläger, die Mörder. Und ich allein, unter Millionen von Menschen, sollte keinen Anspruch auf deine Gnade haben. Ich, Judas, der ich dir das Lager bereitet habe. Nein, du bist nicht gekommen, damit ich verderbe. Ich glaube an dich. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Der Wille des Herrn geschehe. Leb wohl. Ich glaube, der geht wirklich hin und hängt sich auf. Ich möchte für ihn beten. Beten? Für einen Verräter? Am Kreuz hat Christus allen Menschen vergeben. Selbst jenen, die ihn gekreuzigt haben, Brüder. Herr, ich bin es. Martius der Centurio. Vergib ihm seinen Stolz. Habe Mitleid mit seiner Verzweiflung. Und umfange in deiner Barmherzigkeit den, der vielleicht deinen Befehl nicht richtig verstanden, aber geglaubt hat, dir zu gehorchen.